Radio Bremen 2, Forum der Wissenschaft. Im Forum der Wissenschaft setzen wir heute unsere Reihe Liebe 1996 fort mit dem zweiten Vortrag. Professor Manfred Schneider spricht über das Versprechen ewiger Liebe und die Paradoxie des Liebesschwurs. Der Autor wurde 1944 in Freiburg geboren und studierte Germanistik, Romanistik und Musikwissenschaft. Eingeladen wurde Manfred Schneider aufgrund seines kenntnisreichen und großartig geschriebenen Buches Liebe und Betrug, das 1992 bei Hansa erschienen und soeben auch als Taschenbuch bei DTV herausgegeben worden ist. Er wurde begrüßt als erster Literaturwissenschaftler, der bisher zu einem Beitrag für das Kolleg eingeladen worden ist. Insofern haben wir heute eine Premiere. Ja, lieber Herr Meyerkort, zunächst einmal rufe ich Ihnen noch einen Dank nach, dass Sie dieses bemerkenswerte Risiko eingegangen sind, einen Literaturwissenschaftler hier einzuladen. Und ich sehe, dass dieses ganze Risiko auf meinen Schultern liegt. Wenn ich versage, wird vermutlich nie mehr wieder einer eingeladen werden. Von daher, also will ich mir gerne Mühe geben. Ich danke Ihnen auch noch sehr für die Geduld. Ich habe mich verspätet und das hat Gründe, die ich jetzt nicht ausführen möchte, aber im Entferntesten auch mit Liebe. Nun, das biologische Programm, das wir in uns tragen, befiehlt uns die Paarung. Das kulturelle Programm, das wir ebenfalls in uns tragen, sorgt dafür, dass dies nicht so ohne weiteres gelingt. Alle höher entwickelten Arten in der Tierwelt kennen Rituale und Spiele der Paarung. Und das Spiel der Menschen besteht vor allem darin, dass das künftige Paar miteinander sprechen muss. In einem bestimmten Ritual des Sprechens, so will es die abendländische Mythologie und Ordnung der Liebe, schließt das Paar den Pakt der Liebe. Das verliebte Sprechen muss durch die rituellen Wahrheitsproben des Geständnisses, des Bekenntnisses, des Treueversprechens, des Gelöbnisses. Der Liebesschwur ist jene unvermeidliche Versicherung, dass die Liebe ewig halten wird. Und als Betrüger gilt, wer in diesem Spiel falsch spielt. Betrug heißt in diesem Zusammenhang nicht in erster Linie der sexuelle Betrug, der Seitensprung, die Untreue. Der Betrug ist vielmehr die Täuschung in den Wahrheitsritualen. Diese Rituale, Beichte, Schwur, Geständnis, sind bekanntlich dem Gerichtswesen entnommen. Diese Liebe ist nicht, wie viele meinen, ein Gefühl. Diese Liebe ist ein rituelles Sprechen. Woran aber erkenne ich den Betrüger? Wie identifiziere, wie entlarve ich den Falschspieler? Wie messe ich die Halbwertzeit der Liebesschwüre? Es sieht vielleicht so aus, als wäre dies nicht mehr unser Problem. Wir sind Zeitgenossen einer massiven Erosion der Treueideale in der Liebe, möglicherweise sogar der Liebe selbst. Scharenweise fliehen die heterosexuellen Paare vor der Ehe, während immer mehr homosexuelle Paare vor den Standesämtern warten. Die ganzen Mysterien der Zeugung, in die früher die Paare wie in ein Geheimwissen eintauchten, sind von diversen Zeugungstechnologien abgeräumt. In-vitro-Fertilisation, Samentransfer, Embryospeicherung in Tiefkühlmaschinen. Viele hoffen ja auf den Tag, wo auch Männer Embryonen austragen werden. Die Erfahrung zeigt, dass alles, was technisch und medizinisch möglich ist, auch gemacht wird. Das Leben hat die Technik hervorgebracht. Die Technik ist die intelligente Selbstmanipulation des Lebens. Ist also die Frage nach dem Liebesschwur und seinen Paradoxien nicht altmodisch? Allerdings ist sie altmodisch. Sie ist freilich so altmodisch wie die Grundlagen unseres sozialen Lebens und Medien des Schwurs, wie die Sprache und das Gesetz. Wenn auch vielleicht einmal alles technisch möglich sein könnte im Sprechen der Geschlechter, ist nach wie vor nicht alles möglich. Und dies gilt zumal für die Sprachen des Verlangens. Das Sprechen der Geschlechter miteinander ist keineswegs befreit, sondern nach wie vor von vielen subtilen Regeln durchzogen. Diese sind aber keineswegs altmodisch. Wir stehen vielmehr an der Schwelle zu einem neuen Puritanismus. Der soziale Evolutionsprozess, den wir erleben und vielleicht mit unterschiedlicher Leidenschaft begrüßen, der Eintritt der Frauen in so viele Positionen und Räume, die lange Zeit über nur Männern reserviert waren, sie bringt neue Probleme mit sich. Für die neue Partnerschaft und vor allem für die neue Rivalität zwischen Frauen und Männern müssen auch neue Sprachen ausgehandelt werden. Die aktuelle Diskussion über Gesetze oder Betriebsvereinbarungen, die sexistische Bemerkungen, Anzüglichkeiten oder gar sexuelle Handgreiflichkeiten unter Strafe stellen sollen, sie verweisen auf das große, traditionelle Feld der sexuellen Regularien, die vor allem Worte und Gesten umfassen. Doch nicht nur die Liebe ist ein Sprechen und möglichst ein zuverlässiges Sprechen, sondern auch das richtige Sprechen, die Wahrheit, ist in unserer Kultur eine Liebe. Wir kennen alle diese Lieben. Philosophen lieben die Wahrheit, Priester und Kardinäle lieben Gott, der Bundeskanzler und die Generäle lieben das Vaterland, Staatsanwälte und Richter lieben die Gerechtigkeit, Unternehmer und Bankiers lieben die Freiheit. Alle und wir auch lieben die Natur. Diese erhabenen Objekte kommen nicht einfach in unserer Umwelt vor, sondern wir lieben sie mit großen Worten. Tatsächlich aber lieben Theologen das Reden, Politiker die Macht, Bankiers das Geld. Wir alle lieben das Leben und vor allem uns selbst. Doch das gerade sagt sich nicht. Wir müssen die greifbaren Dinge, die wir lieben, transparent werden lassen, um hinter ihnen unser reines Herz, am besten gleich die Wahrheit selbst, erscheinen zu lassen. Es gilt nun seit beinahe 2000 Jahren, mehr als 2000 Jahren, seit wir eine Wissenschaft von der Liebe haben, es gilt also seit Platon, dass die Liebe eine Wahrheit und dass die Wahrheit eine Liebe ist. Das Verlangen, wenn es denn nicht trügerisch ist, geht niemals auf einen sexuellen Körper, sondern auf die Wahrheit. Daher rät Sokrates den hübschen Knaben, die den päderastischen Nachstellungen der Yuppies im klassischen Athen ausgesetzt waren, nur Philosophen zu erhören. Warum? Da Philosophen ihrem Wesen nach der Wahrheit zustreben, können die Knaben auch sicher sein, dass das Verlangen der weisen Männer nicht nur ihrer jungen, zarten Körperhülle gilt, sondern dass die Philosophen ihr schönes, frisches Fleisch als Ausdruck der Wahrheit begehren. Philosophenschwüre haben danach überhaupt keine Halbwertzeit. Auch nach rabbinischer Lehre ist der weise Mann sehr zurückhaltend. Der Bauer verkehrt dreimal pro Monat mit seiner Frau, der Kameltreiber einmal, der Matrose zweimal im Jahr, der Gelehrte indessen nur alle zwei Jahre. Wer, wie er, nach der Wahrheit verlangen trägt, für den ist der sexuelle Körper bis auf eine kleine Ekstase alle 24 Monate nur durchsichtig. Und in einer Tradition, die über zwei Jahrtausende geht, ermisst sich diese Wahrheit des Verlangens daran, dass das Begehren unablässig durch die Mühlen des Wissens, des Geistes und der Herzenswahrheit gemahlen werden muss. Wie aber vernimmt man die truglose Herzenssprache? Der große französische Autor Jean-Jacques Rousseau gab allen jungen Frauen den Rat, nur auf die körperlichen Zeichen des Verlangens zu achten. Denn jedes artikulierte Wort und erst recht der Satz »Ich liebe dich«, er kann auch von einem Lügner oder Betrüger gesprochen werden. Die Romane des 18. Jahrhunderts sind voll von Geschichten, in denen solche Verführer und Verführerinnen ihr Unwesen treiben. Wie kann man den Betrug kontrollieren? Und auf die Antwort dieser Frage ist mehr Philosophenschweiß niedergeregnet als auf alle anderen Fragen der Welt. Das Problem ist ja seit langem bekannt. In der Mitte des 2. Jahrhunderts liest der griechische Schriftsteller Lukian in seinem Dialog Hermotimos den ewigen Nörgler namens Momos mit einer technischen Lösung zu Wort kommen. Momos beurteilte dort die Konstruktion des Menschen, die als handwerkliche Arbeit des Hephaistos galt. Und in seiner Expertise bemängelt Momos, dass der Meister an der Brust seines Menschen keine Fenster angebracht habe, durch welche man in den Sitz seiner Gedanken und Gesinnungen hineinsehen und sich also immer überzeugen könne, ob das, was er sage, Verstellung oder seine wahre Meinung sei. Die Idee des kleinen Momos tauchte nach einer langen Geschichte erst im 18. Jahrhundert bei manchen Schriftstellern wieder aus seiner Vergessenheit empor. Jetzt war die Epoche der Aufrichtigkeit angebrochen. In Lawrence Sterns Roman Tristram Shandy von 1760 bis 67 beispielsweise spinnt ein fantasievoller Kopf die Möglichkeiten einer solchen Kontrolle eines Fensters aus. Zitat: Wenn das Fenster des Momus wirklich in die Brust des Menschen eingesetzt worden wäre, so würde nichts weiter vonnöten sein, um den Charakter eines Menschen zu erkennen, als einen Stuhl zu nehmen, ganz leise hinzugehen und hineinzugucken, die Seele ganz nackt zu besehen, alle ihre Regungen und Machenschaften zu beobachten, allen ihren Grillen von der Zeugung bis zum Auskriechen nachzuspüren, Feder und Tinte zur Hand zu nehmen und nur das niederzuschreiben, was sie mit ihren eigenen Augen gesehen haben und beschwören können. Soweit das Zitat. Kein Liebesschwur könnte also ohne das Wahrheitssiegel des Herzens ergehen. Aber was die mythisch-technische Utopie im 18. Jahrhundert nicht vermochte, das sollte in einem literarischen Exzess der Aufrichtigkeit gelingen. Das Modell präsentierte wieder Jean-Jacques Rousseau in seinen autobiografischen Bekenntnissen. Zitat: Ich möchte es fertigbringen, meine Seele gewissermaßen durchsichtig für den Leser zu machen. Und deshalb suche ich sie ihm unter allen Gesichtspunkten zu zeigen, sie in allen Beleuchtungen darzustellen, zu erreichen, dass nichts darin vorgeht, was er nicht bemerkt, damit er von sich selbst aus über die wirkenden Grundursachen urteilen kann. Das heißt, der Leser, der die Schrift des Autors zur Hand nimmt, soll sich in der Illusion wähnen, vor dem Fenster des Momus zu stehen. Ihm wird sogar die Arbeit erleichtert. Der Beobachter muss sich die Zeichen der Seele nicht erst übersetzen, sondern sie enthüllen sich seinem Blick gleich in Schrift und Kopie. Die Empfindsamkeitsepoche unterwirft nun die gesamte literarische Welt dem Gesetz der Intimität und verpflichtet sie durch aufrichtiges Schreiben, die Freunde, die Geliebten und die Leser ins eigene Herz blicken zu lassen. Die Regel gilt um 1800 so unumstößlich, dass bisweilen ihr pathologischer Rückschlag die Psychiater in Alarm versetzte. Der beliebte Unterhaltungsautor Christian Heinrich Spies veröffentlichte in seinen Biografien der Wahnsinnigen 1795-96 den traurigen Fall des gläsernen Ökonomen. Das ist die Biografie eines wohlhabenden und erfolgreichen Hofpächters. Ihn bringt die unglückliche Liebe zu einem gefallenen Mädchen um einen Teil seines Verstandes. Weil nämlich Freunde und Verwandte seine heimliche, aber naheliegende Absicht errieten, die junge Frau, die er liebte, trotz ihres schlechten Rufes zu heiraten, verfällt er dem Wahn, dass er ein Fenster in der Brust trüge, durch das alle in seinem Herzen lesen können. Gegen diesen empfindsamen Wahn war damals noch kein Psychopharmakon gewachsen und so versuchte es der Arzt mit der üblichen Heilmethode, nämlich den Wahn mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Man setzte dem verrückten Ökonom ein riesiges Pflaster auf die Brust, um die offene Stelle zu kurieren. Doch nach kurzer Besserung überwältigte die erste psychologische Bemerkung eines Freundes die schwachen Kräfte der Vernunft erneut. Wieder glaubte der Kranke, dass sich das Fenster zu seinem Herzen geöffnet habe. Schließlich starb der gläserne Ökonom mit einer letzten Bitte auf den Lippen, seinen Sarg nur nicht zu öffnen, damit die Leute nicht in meinem Herzen lesen können. Die Utopie einer Lesbarkeit der Herzen zur Abgleichung der gesprochenen Rede überwältigte im 18. Jahrhundert Leser und Schreiber und entfachte wahre Exzesse der Selbstoffenbarung. Jeder wollte seinen empfindsamen Freund oder seine Geliebte im eigenen Herzen lesen lassen. Und bereits um 1800 gaben imaginäre Maschinen den Grad an Genauigkeit vor, in dem die Herzensschrift der Bekenntnisse und Geständnisse niedergelegt werden sollten. Zu diesem Zeitpunkt ließ Ludwig Tieck seinen Romanhelden William Lovell ausrufen, Zitat: Oh, wenn wir doch Teleskope erfinden können, um in das tiefe Firmament unserer Seele zu schauen, die Milchstraße der Ahnungen zu beobachten, die nie unserem eigentlichen Geiste näher rücken. Und dann dauerte es nicht einmal 100 Jahre, bis dieser literarische Wunsch das Herz eines Autors von Trivialromanen erweichte. Der italienische Autor Paolo Mantegazza veröffentlichte im Jahre 1880 seinen futuristischen Roman L'anno 3000, das Jahr 3000. Paolo und Maria reisen im Jahre 3000 durch Europa und inspizieren unter stetigem Rückblick auf das 19. Jahrhundert den Kontinent. Paolo nimmt an einem Wettbewerb der Akademie von Atropolis teil, die alle 10 Jahre die größten Erfindungen prämiert. Der dritte Preis fällt auf einen Bohrer, mit dem man den gesamten Erdball perforieren kann. Der zweite Preis erhält ein Fernrohr, das den Kontakt zu den Bewohnern des nächsten Planeten herstellt. Den ersten Preis gewinnt Paolo. Paolo hat heimlich, sogar unbemerkt von seiner Braut, ein Psychoskop entwickelt, das endlich alle Geheimnisse und jeden Betrug aus den Beziehungen der Menschen verbannen soll. Die Laudatio auf die Erfindung legt das klar, zitiere: Die Akademie hat einstimmig entschieden, mit dem ersten Preise Herrn Fortunati zu krönen. Denn während die beiden ersten Erfindungen die Grenzen der Erkenntnis erweitern, verspricht uns das Psychoskop ein neues Zeitalter der Moralität und der Aufrichtigkeit unter den Menschen. Wenn wir alle wissen werden, dass jeder in unserem Gehirn lesen kann, werden wir bestrebt sein, dass unsere Handlungen und Gedanken einander nicht widersprechen. Und unser Denken wird dieselbe gute Richtung nehmen, wenn wir sie für unsere Handlungen suchen. Es ist zu hoffen, dass durch das Psychoskop die Lüge von der Erde verbannt oder wenigstens eine seltene Erscheinung wird. Soweit das Zitat. Als Paolo dann das Psychoskop, dem er das Design eines Opernglases verpasst hat, an die Augen setzt, nehmen die Teilnehmer an der Akademiesitzung erschrocken reißaus, weil sie fürchten, dass der Erfinder ihre geheimen Gedanken lesen würde. Nur Paolos Verlobte Maria hat nichts zu verbergen außer Tränen der Rührung. Sie nimmt ihren Paolo in die Arme und alle Zeugen der Szene sind sich einig, dass die Umarmung der höchste Preis für die unsterbliche Erfindung sei. Mit diesem Schluss, in dem sich das seelenvolle Hoffen des 19. Jahrhunderts eine etwas triviale Apotheose bereitet, endet der Roman. Das Psychoskop, so wird dem Leser in dieser Revue aus dem Register der Menschheitsträume gesagt, ist eine utopische Liebesmaschine, die durch Totalisierung der Kontrolle den anderen in den Bann der Aufrichtigkeit zieht. Es ist aber vor allem die Literatur, die seit dem 18. Jahrhundert die Fantasie einer ursprünglichen Herzenssprache kultiviert. Die Herzenssprache ist eine linguistische Konstruktion, die Schwur- und Aufrichtigkeitsgarantie in sich enthält. Sie hat freilich einen kleinen Nachteil, nämlich den, dass sie niemand zu sprechen vermag, dass sie immer nur geschrieben wird. Wenn sie gesprochen werden soll, dann fallen Jung und Alt in den Abgrund der Paradoxie. Dem jungen Heinrich, Titelheld von Gottfried Kellers autobiografischen Roman Der grüne Heinrich, ihm erscheint es als pure Unmöglichkeit, die hübsche Anna, in die er verliebt ist, wie es heißt, einmal bei der Hand zu nehmen und einfach anzureden. Lieber hätte ich einen Drachen geküsst. Er findet den alten Dichterausweg und schreibt einen Brief. Die originale Sprache der Liebe schreiben nämlich allein die Dichter und sie spricht niemand außer Betrügern. Und so beginnt im 18. Jahrhundert, ebenfalls von den Dichtern entfacht, eine heftige Polemik gegen eine Klasse von Betrügern, die erfolgreich Fremde Herzenssprachen imitieren und denen die Liebesschwüre nur so von den Lippen perlen. Das sind die Schauspieler. Nicht nur die Theaterschauspieler, sondern der Mime falscher Gefühle, der sich überall in der Gesellschaft zeigt. Der Schauspieler ist ein Parasit der Herzenssprachen. Diese komödiantischen Betrüger legen die Depots ihrer Liebessprache nicht in der Seele an, sondern im Gedächtnis. Dieser Verwaltung verdanken sie auch ihren schlechten Ruf. Alle Kritiker der komödiantischen Reden führen daher Klage darüber, dass der laute Betrug der Schauspieler eben jene Erfolge feiert, die der stillen Wahrheit der Dichter zumeist versagt bleibt, die vor der Unmöglichkeit versagen wie der grüne Heinrich. Dem Schauspieler werfen sich die Frauen und Mädchen an den Hals, weil er ohne Stocken und ohne Stottern sprechen kann. Sein ganzer Reichtum besteht jedoch aus geborgten Sätzen. Jacques Prévert und Marcel Carnet errichteten diesem Schauspielertypus in ihrem Film Die Kinder des Olymp ein Denkmal. Es ist der von Pierre Brasseur verkörperte Frauen- und Bühnenheld Frédéric Lemaître, der in einer der ersten Szenen des Films die schöne Garance auf der Straße anspricht. Ah, Sie haben mir zugelächelt. Sagen Sie nicht nein. Sie haben mir zugelächelt. Ach, es ist wundervoll. Das Leben ist schön. Sie sind wie das Leben so schön. Sie sind ebenso schön. Die Zuschauer werden dann Zeugen, dass dieses Libretto den Verführer zwar erst mit einiger Verzögerung zum gewünschten Erfolg trägt, aber sie sehen und hören auch, dass der Schauspieler sein erstes Scheitern durchaus leicht nimmt. Es war nur eine Probe auf den nächsten Versuch. Kaum hat ihn nämlich Garance mit einer schlagfertigen Bemerkung abgeschüttelt, da macht er sich mit exakt den gleichen Worten an eine andere junge Passantin heran. Ah, Sie haben mir zugelächelt. Sagen Sie nicht nein, Sie haben mir zugelächelt. Ach, es ist wundervoll, das Leben ist schön. Sie sind wie das Leben so schön, Sie sind ebenso schön. Gegen diesen erfolgreichen, erotischen Schauspieler Friedrich stellt der Film die Figur des empfindsamen, stockenden Pantomimen Baptiste, der allein den stummen Seelenzeichen vertraut und daher von Liebe immer nur träumt. Als ihm aber das Schicksal gleichfalls eine Chance bei der begehrten Garance schenkt, da vermag er sie nicht zu ergreifen. Im Banne seines Traums von der wahren Liebe findet er die Worte nicht, die ihm die Erfüllung seiner Wünsche gewähren würden. Diese Komödianten der Liebe sprechen leichthin fertige Texte, während die Dichtermenschen die Worte, die sie hervorbringen sollen, erst durch die Mühlen ihres Herzens und Gewissens drehen müssen. Sind die Komödianten darum Betrüger? In Denis Diderots berühmten Dialog »Das Paradox über den Schauspieler« von 1777-78 wird diese Frage von allen moralischen Bedenken befreit und festgestellt, dass das theatralische Spiel in seinen Wirkungen alles vermeintlich Echte übertreffen kann. Der eine der beiden Dialogpartner, und der ist das Doppel Diderots, gesteht unumwunden, dass er in der erotischen Konkurrenz mit einem Komödianten stets unterliegen wird. Zitat: Stellen Sie sich zwei Liebhaber vor, die beide eine Liebeserklärung zu machen haben. Welcher wird dabei am besten abschneiden? Sicher nicht ich. Ich erinnere mich, dass ich mich dem Gegenstand meiner Liebe nur zitternd genähert habe. Mein Herz klopfte heftig, meine Ideen verwirren sich, meine Stimme stockte. Unterdessen ließ sich vor meinen Augen ein heiterer, lustiger, ungezwungener Nebenbuhler, der sich in der Gewalt und Freude an sich selbst hatte, keine Gelegenheit zu Komplimenten entgehen, brachte sie geschickt an, erregte und fand Gefallen und war glücklich. Er bat um ein Händchen, das ihm bereitwillig überlassen wurde. Der empfindsame Mensch gehorcht den Impulsen der Natur und äußert allein den unverfälschten Schrei seines Herzens. In dem Augenblick, in dem er diesen Schrei mäßigt oder verstärkt, ist er nicht mehr er selbst, sondern ein Schauspieler, der etwas mimt. Das heißt, die empfindsame Seelensprache, das Stocken und Stottern, das die sentimentale Epoche als truglose Zeichen der Liebe und Synonym des Schwurs feierte, versagt ihren Sprecher nicht nur in der Liebe, sondern überhaupt im ganzen Leben den Erfolg. Diderot lässt darin keinen Zweifel. Noch ein Zitat. Empfindsamkeit ist nicht eben die Eigenschaft eines großen Genies. Der empfindsame Mensch verliert angesichts des geringfügigsten, unvermuteten Umstands den Kopf. Er wird daher nie ein großer König, nie ein großer Minister, nie ein großer Heerführer. Das heißt also, diese Herrscherkünste erfordern komödiantische Fähigkeiten. Und im Hintergrund der Abhandlung über das komödiantische Paradox von Diderot zeichnet sich die für empfindsame niederschmetternde Erkenntnis ab, dass die Leitfiguren der Gesellschaft nur als Schauspieler ihre Funktionen erfolgreich erfüllen können. Daher richtet Diderot auch seine anthropologische Hierarchie nach dieser Einsicht ein. Ich zitiere: Mein Freund, es gibt drei Modelle. Den Menschen der Natur, den Menschen des Dichters und den Menschen des Schauspielers. Der Mensch der Natur ist weniger groß als der des Dichters und dieser wiederum weniger groß als der des großen Schauspielers. Soweit das Zitat. Das Paradox über den Schauspieler kommentiert nicht eigens noch den erotischen Erfolg dieser Typen, aber er gibt sich Er ergibt sich leicht aus allen Überlegungen und gehört bereits zum festen Wissensfundus der Moralistik. Francis Bacon stellte 1625 in seinen 3 Essays fest, dass die Liebe überhaupt eine Angelegenheit des Theaters sei. Dramatischer dagegen fielen Jean-Jacques Rousseaus Warnungen vor der Verführermacht der Schauspieler und seine Hymnen auf das reine, aufrichtige Herz des Stockenden aus. Sein Brief an Herrn d'Alembert von 1758 widmete er in der Hauptsache der Frage, ob Schauspielhäuser sozial nützlich sein könnten. Seine entschiedene Ablehnung stützte er mit kleinen Schreckbildern des Risikos, das vom Schauspieler und Verführer ausgeht. Zitat: Diese so gut gekleideten und in der Sprache der Galanterie und der Leidenschaft so geübten Männer sollten diese Kunst niemals zur Verführung junger Mädchen missbrauchen? Die Verführungsmacht des Komödianten erwächst aus der skrupellosen Wiederverwendung von gleichen Worten. Führen die so reden, diese Reden nicht unterschiedslos bei allen Frauen? So lautet Rousseaus entsetzte Frage. Es darf nicht sein. Es darf nicht sein, dass die gleichen Betörungen in die Herzen verschiedener Frauen eindringen. Aber Frauen sollen daher ihr Ohr allein den Stotterern, den Originalgenies öffnen. Denn die Theaterbücher legen dem Komödianten fertige Verführerreden auf die Zunge und diese Redeautomaten machen, ohne von ihrem Gewissen dabei gestört zu werden, in beliebigen Repetitionen davon Gebrauch. Auf den raffinierten Lippen der Schauspieler verwandelt sich das Zitat in das Simulacrum einer Originalrede. Und da zumeist kein Gott herabsteigt, um diesen Betrug zu unterbinden, müssen das Theater und die Theatralität aus der Welt verschwinden. Gegen die Leichtigkeit solcher betrügerischen Wirkung führt Rousseau daher in seinem Brief an d'Alembert die Authentizitäten des Stockens und Schweigens ins Feld. Ich zitiere: So wie ich die schreckliche Leidenschaft der Liebe begreife, ihre Verwirrung, ihr Herzklopfen, ihre Begeisterung, ihre brennenden Ausdrücke, ihr noch kraftvolleres Schweigen, ihre unaussprechlichen Blicke, die vor Schüchternheit tollkühn werden und das Verlangen als Furcht kundtun, scheint es mir, dass nach einer so ungestümen Sprache eine liebende Frau ihrem Liebhaber, der ihr nur ein einziges Mal »Ich liebe dich« sagte, empört antworten müsste: Sie lieben mich nicht mehr, um ihn im Leben nicht wiederzusehen. So grassiert bereits im 18. und 19. Jahrhundert das Entsetzen vor den Sprechautomaten, die Eliza-Angst unserer Tage, nämlich die peinigende Vorstellung, dass Seelenwirkungen durch seelenlose Maschinen erzeugt werden können. Daher spricht sich das Heer der empfindsamen Stockenden im 18. Jahrhundert selbst Mut zu, indem sie den Betrug der Schauspieler in das schwärzeste Schwarz der Bosheit kleiden. Eine der ungeheuerlichsten Theaterszenen der deutschen Literatur dachte sich Jean-Paul aus, um sie in seinem Roman Titan aus den Jahren 1800 bis 1803 zu erzählen. Ihr Held ist der wilde Schauspieler, Soldat und Verführer Rocquerolles von Froulay, in dessen Adern und Herzen, wie es heißt, das fressende Gift der viel Liebhaberei und viel Götterei zirkuliert. Die wahre Liebe, so lernt der Leser dabei, ist monotheistisch. Rocquerolles verfügt als Komödiant selbstverständlich über die Gewandtheit einer Frau, immer das zu sein, was sie gerade begehrt. Und so täuscht Rocquerolles die junge Gräfin Linda de Romeiro, die seinen Avancen bislang erfolgreich widerstand, indem er ihr einen fingierten Liebesbrief unter dem Namen und in der imitierten Handschrift Albanos schickt. Linda und Albano waren einander bereits als Kinder versprochen, aber die Liebe zögerte sehr, dieses Versprechen auch einzuhalten. Und der Augenblick ist für Rocquerolles Intrige besonders günstig, denn eben war zwischen den beiden Verlobten eine Verstimmung entstanden, weil Albano das Ja zu einem von Linda verlangten Liebesbekenntnis nicht über die Lippen brachte. Linda hat offenbar ihr Rousseau-Studium nicht konsequent betrieben. Sie erhält den gefälschten Brief Rocquerolles und glaubt an einen Sinneswandel Albanos. Und obwohl sie nachtblind ist, lässt sich Linda darauf ein, den vermeintlichen Albano des Nachts in dem romantischen Prinzengarten zu treffen. Dort wartet aber Rock'n'Roll und er verführt das verliebte Mädchen, indem er, der geniale Schauspieler, auch noch die Stimme Albanos imitiert. Am folgenden Tag spielt dann Rock'n'Roll eine selbst verfasste Tragödie im Naturtheater des Gartens. Das Stück ist die dramatisierte Lebensgeschichte des Komödianten und Spielers. In den letzten Szenen gibt Rock'n'Roll dann auch den Betrug an Linda zu erkennen. Und am Ende des fünften Aktes bringt Rock'n'Roll dann Theater und wird, indem er sich auf der Bühne eine Kugel in den Kopf jagt. Und eindringlicher lässt sich der Beweis auf die Wahrheit seiner Devise nicht führen, die da heißt, im Leben wohnt die Täuschung, nicht auf der Bühne. Während Diderot souverän die Universalmacht des Komödiantischen analysiert und damit später zum Lehrmeister auch Nietzsches wird, kämpfen die Moralisten der Seelenwahrheiten unermüdlich gegen den Druck. Die Schriftsteller der Zeit produzieren literarische Fallstudien am laufenden Band. Hierzu gehören Goethes Clavigo oder Tieck's William Lovell. Diese literarischen Verführer haben jeweils eine Bilanz ihres Lebens zur Hand und verzweifeln an der Erkenntnis, dass ihr Inneres ausgebrannt, leer, substanzlos ist, weil sie stets fremde Reden gespeichert und gesprochen haben. Und so legt Alexandre Dumas seinem Schauspieler Keen, der Titelfigur eines Dramas, in einer Unterhaltung mit dem Prinzen von Wales die düstere Selbsterkenntnis in den Mund. Zitat: Bin ich ein König oder ein Hans Wurst? Hä? Wer hat mein Genie? Und dennoch, glauben Sie mir, Hoheit, bin ich von meiner tiefen Nichtigkeit durchdrungen. Mein Genie ist nichts. Nichts als eine Art, Worte zu sprechen, Gesten zu machen. Nichts als ein Taschenspielerkunststück. Ich bin der Mann, der sich alle Abende verschwinden lässt. Und das Unglück Keens, das auch noch Jean-Paul Sartre sehr ernst nahm, bestand darin, dass in seiner Seele niemals Originalgefühle und auf seiner Zunge niemals Originalworte lebendig wurden. Und welches höhere Unglück daraus erwächst, haben Philosophen in Form von Theorien und von eigenartigen psychologischen Wissen nachgeliefert. Dieses Unglück ist der Wahnsinn. Ich gebe Arthur Schopenhauer das Wort. Dem Paragraph 36 von Die Welt als Wille und Vorstellung widmet Schopenhauer dem Wahnsinn. Er analysiert den Wahnsinn als Ausfall des Gedächtnisses, als eine Bruchstelle in der Kontinuität des lebensgeschichtlichen Wissens, des Wissens von der eigenen Lebensgeschichte. Zur Begründung dieser Hypothese führt Schopenhauer die Komplikationen bei der psychiatrischen Anamnese an. Es sei, schreibt er, beinahe unmöglich, einem Wahnsinnigen bei seinem Eintritt ins Irrenhaus seinen früheren Lebenslauf abzufragen. Und in den Ergänzungen zu diesen Paragraphen präsentiert Schopenhauer dann einen Prototypus solchen Wahnsinns. Zitat: Meine eigene vieljährige Erfahrung hat mich auf die Vermutung geführt, dass Wahnsinn verhältnismäßig am häufigsten bei Schauspielern eintritt. Welchen Missbrauch treiben aber auch diese Leute mit ihrem Gedächtnis? Täglich haben sie eine neue Rolle einzulernen oder eine alte aufzufrischen. Diese Rollen sind aber sämtlich ohne Zusammenhang, ja im Widerspruch und Kontrast miteinander. Und jeden Abend ist der Schauspieler bemüht, sich selbst ganz zu vergessen, um ein völlig anderer zu sein. Dergleichen bahnt geradezu den Weg zum Wahnsinn. So bleibt die schopenhauerische Vernunft nur dann bei sich, wenn ihr biografischer Text nicht gewechselt oder unterbrochen wird und wenn man stets darin zurückblättern kann. Der Wahnsinnige hingegen, so weiß Schopenhauer zu erläutern, ähnelt dem Hund, der immer nur in der Gegenwart lebt. Seine Vergangenheit verwandelt sich in ein Abstraktum. Das vernünftige Subjekt hingegen rezitiert stets nur ein Textbuch, den Text seines Lebens. Dagegen überlässt sich der Schauspieler, der ständig fremde Rollen zitiert und der durch die Rückkopplung des Textes auch jeweils ein anderer wird, dem Wahnsinn. Denn der Irre hat nach Schopenhauer seine Biografie vergessen. Und selbst Jean-Paul Sartre erarbeitet seine Analysen der Künstlergeschichten, gleich ob sie Genet, Flaubert oder eben Sartre heißen, im Vokabular des komödiantischen Betrugs. Das Kind Sartre, so offenbaren seine autobiografischen Wörter, lebte in der, wie es heißt, fürstlichen Freiheit des Schauspielers und wurde darin zum Hampelmann, Clown, Grimassenschneider. Und ein ganz gleiches Kind entdeckt Sartres unbarmherziger Blick, wenn er die Lebensdokumente des Schriftstellers Gustave Flaubert durchstöbert. Auch Flaubert wollte sein kindliches Theater in einer Laufbahn als Schauspieler fortsetzen. Nur Bequemlichkeit, so gestand er seiner geliebten Louise Collet, habe ihn davon abgebracht. Die Autorexistenz eröffnet dem Gaukler, wie er sich selbst nannte, eine alternative Betrügerkarriere. Und als spräche ihm bereits die zeitgenössische Psychiatrie aus dem Bauch, stellte sich der junge Flaubert die Diagnose des Wahnsinns selbst. In den autobiografischen Erinnerungen eines Verrückten, Memoir d'un Fou, gesteht der Betrüger Flaubert, Zitat, ich hatte so viele Male bei den Dichtern das Wort Liebe gelesen und sagte es mir so oft vor mich, um mich an seiner Süße zu berauschen. Und unter Berufung auf dieses Selbstbekenntnis, auf diese Selbstdiagnose, analysiert Sartre Flauberts Idiotie, den Schauspieler- und Schriftsteller-Wahnsinn, und verweist auf die einfache Tatsache dieser sinnlosen Repetition. Verrückt wird der Verstand eines Menschen, der sich gedankenlos im Kreis der Wiederholungen eines Wortes wie Liebe, Amour, verliert. Aber woanders ist es die Garantie des Erfolges. Der große Schauspieler Talma offenbart in einer Bemerkung, die Nietzsche immer wieder zitiert hat, das Geheimnis seiner Bühnenwirkung. Er sagt, die Intonation, die Geste, der Blick, die vom Augenblick eingegeben scheinen, wurden zuvor 100-mal wiederholt. Doch für die Moderne, die das Originelle zum Natürlichen erhebt, ist die mechanische Wiederholung der Beginn des Wahnsinns. Der romantische Psychiater Johann Christian Reil berichtet um 1800 in seinen Rhapsodien über die Anwendung einer psychischen Kurmethode auf Geisteszerrüttungen, auch ein poetischer Titel, von einer Patientin, die einen Namen unaufhörlich tagelang und mit der größten Geschwindigkeit wiederholte. Und nach dem eben zitierten Geständnis repetierte ja auch der junge Flaubert unablässig das Wort Liebe, Amour. Und das klang dann wohl so, Amour, Amour, Amour, Amour, Amour, Amour, Amour, Amour. Aber gelte dieses Symptom bereits als Grund zur klinischen Internierung, dann ließe sich ein ganzes Irrenhaus mit Schriftstellerkomödianten bevölkern. Man lese Nietzsches Liebeserklärung an die Adresse der jungen Lou Andreas Salome. Die Nachtigallen singen ganze Nächte vor meinem Fenster. Wenn ich ganz allein bin, spreche ich oft, sehr oft ihren Namen aus, sehr zu meinem Vergnügen. Nietzsches einsames Vergnügen wird etwa so geklungen haben. Lu, lu, lu, lu, lu, lu, lu. Franz Kafka zum Beispiel gesteht seiner zweifachen Verlobten Felice Bauer einmal, dass er im Halbschlaf pausenlos Briefe an sie geschrieben hat. Im Gefühl, schreibt er, war es ein ununterbrochenes kleines Hämmern. Später offenbarte der Geliebten, was der kleine Hammer seiner Feder zu Papier bringen sollte. Du Liebste. Und dann noch einmal, du Liebste, und dann wieder, du Liebste, und nichts als das. Und in der gleichen Abteilung der Autorenpsychiatrie säße der junge Marcel aus Prousts Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Auch Marcel verfällt dem Wahnsinn des Schreibautomaten. Da er seiner Freundin Gilbert nicht sagen kann, dass er sie liebt, schreibt er, wie es heißt, unzählige Mal ihren Namen und ihre Adresse auf alle Seiten seiner Schulhefte. Der italienische Liebestheoretiker Paolo Mantegazza, den wir eben bereits als Autor des futuristischen Romans L'anno 3000 und als Erfinder des Psychoskopes kennengelernt haben, Mantegazza billigte einem Verliebten jedoch 100 Wiederholungen des Namens der Geliebten zu, ohne als verrückt zu gelten. Doch das Ostinato solcher verliebten Zungenreden verwandelt sich dann doch bisweilen so, dass die Autoren eine Liebes- oder Mordmaschine werden. In Stanley Kubricks Film Shining setzt der Wahnsinn des Schriftstellers Jack Torrance damit ein, dass er mit seiner Schreibmaschine den immer gleichen Satz auf das Romanpapier hämmert. All work and no play makes Jack a dull boy. Und mehrere hundert Seiten füllt Jack auf diese Weise, ehe er sich mit einer Axt bewaffnet auf einen Amoklauf begibt. Flaubert stimmt also mit seinem Amour, Amour, Amour, Amour, Amour keinen harmlosen erotischen Gesang an, sondern er opfert seinen Verstand einem Liebeswahnsinn, der ganz offensichtlich weit verbreitet ist. Obwohl er von sich behauptet, keine Nachtigall zu sein, klingt sein Amour, Amour, Amour nicht sehr viel anders als Nietzsches nachtigallenhaftes Lu, Lu, Lu, Lu, Lu, Lu. Allerdings gibt es Anzeichen dafür, dass gerade die Grenze zum Komödianten überschritten werden muss, um die Sprache der Liebe zu sprechen. Das Synonym des Schwurs, das Ich liebe dich, ist ja heute ein Kino- und Fernsehsatz. Die Paarungsformel ist so wahr und so gelogen wie das So wahr mir Gott helfe des Politikereides. Das Ich liebe dich zieht, wenn es um das Ich liebe dich auch verdoppelt wird, einen magischen Kreis um das Paar. Aber um den Satz zu sagen, müssen er oder sie, sofern sie noch keine Schauspieler sind, wenigstens einmal zu Komödianten werden. Denn es ist ein fremder, millionenfach gesprochener Satz. Wer ihn in den Mund nimmt, der zitiert und verwandelt sich in einen Wahnsinnigen der Kultur, die dem Subjekt der Moderne zum Beweis seiner Vernunft die eigene Sprache abverlangt. Seitdem dies verlangt wird, stehen wir im Banne der Originalsprachen. Empfindsamkeitssprachen, romantische Sprachen, expressionistische Sprachen, surrealistische Sprachen, Traumsprachen, Innerlichkeitssprachen, Betroffenheitssprachen, Spontisprachen, Frauensprachen. Nietzsche, der Grundzeuge, musste erst in jenen heroischen Wahnsinn des Januar 1889 eintreten, um der Komödiant zu werden, der göttliche Hans Wurst, wie er sich selbst titulierte, und um endlich den bis dahin unsprechbaren Satz seines Lebens schriftlich niederzulegen. Erst in der Turiner Wahnsinnseuphorie brachte Nietzsche den Satz zu Papier, den er vorher nie an eine Frau gerichtet hat. Erst als unrettbarer Schauspieler gelangte er an die Grenze, um die Theaterformel mit großem Hämmern, im Gegensatz zu Kafkas kleinem Hämmern, zu bekennen. An Cosima Wagner schickte er die Nachricht: Ariadne, ich liebe dich, Dionysos. Will man Rousseau glauben, dann ist dies der betrügerische Schauspielersatz schlechthin. Die Rousseau- und Schopenhauer-Leserin Cosima Wagner hat daher auch nicht geantwortet. Sie konnte jedoch nicht ahnen, dass der mit dem Hammer philosophierende Theoretiker des Komödiantischen erst zum absoluten Schauspieler werden musste, ehe er diesen Allerweltssatz über die Lippen oder aus der Feder brachte. Vielleicht können die Dämonen des Komödiantischen am Ende einen Philosophen holen wie der Teufel einen Faust. Das hieße also auf der Bühne sterben. Alles Wissen, alle Macht der Rede bezog Nietzsche aus seiner Grundeinsicht in das Elementar-Mimische der Kultur. Bewusst theatralisch legte er auch seine eigenen Texte an und in seiner Stillehre an die Adresse von Lou Andreas Salomé forderte er Reichtum an Gebärden. Aber indem die abendländische Tradition die Schauspieler so lange am unteren Range der sozialen Hierarchie führte, eröffnete sie ihrem eigenen Unbewussten zwar einen leicht zugänglichen zweiten Schauspielplatz, aber sie verschloss sich den Zugang zur Erkenntnis ihrer eigenen Zeremonien. Zwischen der Einsicht, dass alle Reden Wiederholungen sind und der Forderung, dass sich die Vernunft durch eine ununterbrochene eigene Autobiografie ausweist, lässt sich keine Verbindung herstellen. Es gibt nur Zitate oder Schweigen. In einer Front mit Platon, Augustinus und mit der calvinistischen Doktrin Rousseaus kämpft im 20. Jahrhundert auch eine wahre Theaterutopie darum, die Komödianten und die Repetitionen aus der Welt zu schaffen. In seiner Abhandlung Das Theater und sein Double forderte Antonin Artaud eine Bühne ohne Meisterwerke, nämlich ohne wiederholungsbedürftige Texte. Zitat, überlassen wir den Paukern die Textkritik und den Ästheten die Formkritik, sehen wir ein, dass das Gesagte nicht noch einmal gesagt zu werden braucht, dass ein und derselbe Ausdruck nicht zweimal taugt, nicht zweimal lebt, dass jedes Wort tot ist, sobald es ausgesprochen ist und nur in dem Augenblick wirkt, in dem es ausgesprochen wird, dass eine verwendete Form zu nichts mehr nütze ist. Und neben den theaterstürmerischen Doktrinen Rousseaus und Artauds gibt es noch eine weitere Lehre, um die Welt des Bühnenbetrugs, die Maschinen der Wiederholung, zu moralisieren. Das ist die Doktrin von der Selbstverwandlung der komödiantischen Rede in Wahrheit. Unzählige literarische Schauspielerbetrüger sahen sich von diesen Nachwirkungen ihrer trügerischen Rede geschädigt. Der Verführer und Schauspieler Valmont in den gefährlichen Liebschaften von Laclos sieht sich am Ende von seinen eigenen betrügerischen Sätzen gefangen genommen. Das ist eine denkwürdige Szene für einen Verführer. Als die betrogene Madame de Tourvel einen dramatischen Verzweiflungsfall erleidet, muss sich Valmont erklären. Und das Furchtbarste widerfährt ihm. Zitat, ich erhob mich aus ihren Armen, um vor ihr auf die Knie zu sinken und ihr ewige Treue zu schwören und, um alles zu gestehen, ich dachte, was ich sagte. Solche furchtbaren Rückkopplungen der betrügerischen Komödie erfindet die Literatur, um die Moralisten, die in allen literarischen Wiederholungen dämonische Gefahren wittern, zu beruhigen. Die Dämonen der Sprache sammeln selbst die Schauspieler ein, die ihrer Macht zu entkommen glauben. Selbst der Meister seines Herzens, der Schauspieler Frédéric Lemaître aus den Kindern des Olymp, musste am Ende der Eifersucht seinen Tribut zollen. Es ist weniger die Moral der Liebe als die Moral der Sprache, die ihr Tribunal eröffnet. Die einzige Sanktion, die sie kennt, gibt dem Betrüger der Wahrheit seiner nur spielerisch geäußerten Worte anheim. Der arme Dichter Jakob Michael Reinhold Lenz spielte den genialen Wahnsinn der Stürme und Dringer, bis er ihm zum Opfer fiel. Die intellektuellen Krankheiten des 18. und 19. Jahrhunderts, Hypochondrie, Weltschmerz, Melancholie, packen ihre Opfer in gleitendem Übergang von Simulation zu Wirklichkeit. Flaubert imitiert in seiner Jugend die epileptischen Anfälle eines Bettlers so präzise, dass er später selbst von solchen Anfällen heimgesucht wurde. Nietzsche verkündete die Wiederkehr des Immergleichen, bis er in der Jena-Irrenanstalt des Professors Binswanger seine eigenen Ausscheidungen zu verzehren begann. Es gab aber doch jemanden, der dies wusste und der die Welt vor dieser Paradoxie zu retten unternahm. Das war Immanuel Kant. Kant, der in der Kritik der reinen Vernunft aus dem Jahre 1781 eine wunderbare Lösung des Problems vortrug. Er sagt, der Betrug in der Liebe ist notwendig, bis man ihn vergessen hat. Zitat: Es gibt eine gewisse Unlauterkeit in der menschlichen Natur, die am Ende doch wie alles, was von der Natur kommt, eine Anlage zu guten Zwecken enthalten muss, nämlich eine Neigung, seine wahren Gesinnungen zu verhehlen und gewisse Angenommene, die man für gut und rühmlich hält, zur Schau zu tragen. Ganz gewiss haben die Menschen durch diesen Hang sowohl sich zu verhehlen, als auch einen ihnen vorteilhaften Schein anzunehmen, sich nicht bloß zivilisiert, sondern nach und nach auch moralisiert, weil keiner durch die Schminke der Anständigkeit, Ehrbarkeit und Sittsamkeit durchdringen konnte, also an vermeintlich echten Beispielen des Guten, die er um sich sah, eine Schule der Besserung für sich selbst fand. Allein diese Anlage, sich besser zu stellen, als man ist, und Gesinnungen zu äußern, die man nicht hat, dient nur gleichsam provisorisch dazu, um den Menschen aus der Rohigkeit zu bringen und ihn zuerst wenigstens die Manier des Guten, das er kennt, annehmen zu lassen. Denn nachher, wenn die echten Grundsätze einmal entwickelt und in die Denkungsart übergegangen sind, so muss jede Falschheit nach und nach kräftig bekämpft werden, weil sie sonst das Herz verdirbt und gute Gesinnungen unter dem Wucherkraute des schönen Scheins nicht aufkommen lässt. Was Kant hier entwickelt, ist eine sehr merkwürdige These zur Evolution von Sittlichkeit. Dass man dem Gesetz folgt, dass man die Regeln wiederholt, das ist zunächst eine ostentative, eine künstliche, scheinbare Handlung. Der Schein hat aber den Vorteil, dass er dazu beiträgt, nach und nach zu habitualisieren, was ursprünglich Betrug ist und was endlich echt und wahr sein soll. Wenn wir also heute immer noch in der Liebe unter dem Gesetz der Originalität, der reinen Rede des Herzens, der Aufrichtigkeit, der Schwüre, Bekenntnisse, der Versicherungen stehen, dann ist dies aus der Sicht Kants nur ein Übergang. Wir können also hoffen, dass, wie er sagt, nach 200 oder 300 Jahren des Meineids und des Betrugs eine Moralität der Liebe zurückkehrt. Wir wissen, dass dies nicht geschehen ist und wohl auch nicht mehr geschehen wird. Was vermag aber unsere Klugheit aus diesem Dilemma zu machen? Kürzlich konnte man in einer Sendung des Frauenmagazins Mona Lisa eine junge, muntere Biologin zum Thema sprechen hören. Sie schlug vor, dass alle Paarbeziehungen nur 4 Jahre lang laufen sollten. Die Kontrakte könnten ja immer wieder verlängert werden. Die 4 Jahre umfassen die Anbahnung, Zeugung, Geburt und erste schwierige Aufzuchtzeiten eines Kindes. Anschließend sorgen andere Institutionen für den Nachwuchs. Ich weiß nur nicht, ob dies das Modell der Graugänse ist oder anderer animalischer Prototypen rationaler und illusionsloser Fortpflanzungsgeselligkeit. Die Logik der Liebe, die so ewig ist wie die Untreue, macht das Konzept der jungen Biologin zur Makulatur. Erstens beträgt die Halbwertszeit der Liebe, seien wir ehrlich, keine 4 Jahre. Und in der idealen Situation der Wahl wird immer dem Bewerber oder der Bewerberin der Vorzug gegeben, die eben nicht nur 4 Jahre, sondern vielleicht 10 Jahre oder vielleicht die mythische Ewigkeit versprechen. Sonst gibt es wohl keine Evolutionschancen. Es gibt offenbar nur eine biologische Spezies, deren männliche und weibliche Vertreter ihre Schwüre halten. Das sind die notorisch treuen kalifornischen Wüstenmäuse, die seit etwa 50 Jahren beobachtet werden und noch auf keinem einzigen Seitensprung bei keinem Meineid ertappt wurden. Jedes menschliche Liebesversprechen aber muss die Ewigkeit in Aussicht stellen. Jeder Sprecher eines Liebesschwurs ist eine virtuelle Wüstenmaus. Das Problem und seine Unlösbarkeit freilich sind gleich alt. Und selbst die neuen Prototypen des possierlichen Wesens mit Namen Animal Rationale, Hooligans nämlich, sie wollen die Wahrheit des Krieges, nicht aber die Wahrheit der Liebe beweisen. Und die Freundinnen der Hooligans, deren Liebesleben neuerdings von Soziologen erforscht wird, sie wissen nicht, ob ihre Partner auf ihren allwöchentlichen Kriegszügen auch treu sind. Wir verdanken den Soziologen die Aussage solcher junger Frauen, dass man selbst den Hooligans nicht ins Herz sehen kann. Zitat, man kann ja nicht in sie reingucken. Das ist der Stand der Dinge seit 2500 Jahren. Dennoch bleibt die Liebe der schönste Betrug. Seien Sie herzlich bedankt für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Das Versprechen der ewigen Liebe. Poetik und Paradoxie des Liebesschwurs. Unter diesem Titel stand heute der 2. Vortrag aus unserer Reihe Liebe 1996. Autor war der Literaturwissenschaftler Professor Manfred Schneider aus Essen. Sie hörten den Mitschnitt eines öffentlichen Vortrags aus dem Kito-Kolleg am 24. Oktober 1996. Am kommenden Donnerstag setzen wir diese Reihe fort mit dem 3. Vortrag. Professorin Margit Brückner, Frankfurt, spricht dann über Verstrickungen im Liebeslabyrinth, Liebe zwischen Selbstverwirklichung und Selbstverlust. Diesen Mitschnitt können Sie am 19. Dezember 1996 um 21 Uhr auf Radio Bremen 2 hören im Forum der Wissenschaft.